Meine Zuhörer, Musik bewegt sich nicht losgelöst, jenseits der alltäglichen Zeiterfahrung, sondern reflektiert sie, setzt sich mit ihr auseinander. Es hat sich im abendländischen Bereich mit der steigenden Mechanisierung eine Spaltung unserer Zeiterfahrung vollzogen, die sich immer noch weiter vertieft. Der Philosoph Bergson hat das gemessene, nach Punkten und Längen geteilte, sozusagen verräumlichte Kontinuum-Zeit von der ungeteilten Zeit in der Natur und im erlebenden Subjekt unterschieden. Der abstrakte Begriff einer gemessenen Zeit bestimmt heute eingreifend die Wirklichkeit. Er ist die Bedingung von Herrschaft über sie, Voraussetzung aller neueren Technik. Auf Zeitmessung beruht alles Planen und Handeln. Das gilt auch für die Musik. Mensurale Notierung hatte ursprünglich die Funktion, das schwankende Leben musikalischer Improvisation mit seinen unendlichen Modifikationen zu bändigen, zu disziplinieren. Wie gewalttätig es dabei zugehen kann, zeigt sich sinnfällig am Problem der Notation folkloristischer Musik, wie zum Beispiel Béla Bartók es bezeugt hat. Ihre Eigenschwingung widerstrebt oft bereits der Unterwerfung unter ein durchgehendes Metrum. Aber auch Bartóks subtile Metrik bleibt eine Notlösung. Arithmetisch ist das innere Leben mündlich tradierter, aber darüber hinaus im Grunde doch aller Musik, nicht festzulegen. Und doch ist, ohne arithmetische Fixierung der Notenwerte, keine musikalische Objektivation überhaupt denkbar, keine Unabhängigkeit von den Zufällen des Improvisierens. Dass aber die lebendig erklingende Musik etwas ganz anderes ist als die notierte, das muss das ganze musikalische Bewusstsein des Interpreten durchdringen. Aufgabe des nachschaffenden Künstlers ist es, die im Text gleichsam gefangene, bis ins kleinste ausgemessene Zeit wieder zu befreien und in die lebendigste Bewegung zu verwandeln, in der sich nie etwas vollkommen identisch wiederholt. In zwei Sendungen wurde vor einiger Zeit gefragt, wie, abgesehen von der Notierung, die abstrakte gemessene Zeit zuweilen auch den Inhalt von Musik bestimmen mag. In Toccaten und Etüden des 19. Jahrhunderts etwa und in der geistvollen Auseinandersetzung Strawinskys mit diesem Zeitphänomen. Wir stellen uns heute die Frage, wenn die musikalische Zeit nicht die arithmetisch notierte ist, was ist sie dann? Im Gegenzug zur Vorherrschaft der abstrakten gemessenen Zeit lenkte Bergson das Bewusstsein auf die konkrete, erfüllte, erlebte Zeit. Er beschrieb sie als das Dauern im Fließen, als die stete Präsenz des Vergangenen und Zukünftigen im Gegenwärtigen, als eine Erfahrung also, der das Jetzt, das Früher und das Dann noch nicht starr auseinandergetreten sind. Die erlebte Dauer kennt kein Auseinander, sondern nur den unlöslichen Zusammenhalt, die Solidarität, eine Wechselbeziehung wie die der Noten in der Musik. Aber als Spiegel der Zeiterfahrung des Menschen zeigt auch diese erlebte Zeit wiederum zwei Aspekte. Denn einerseits spielt sie sich in der Gestalt der Wellenbewegung ab. Sie gleicht dem Pulsieren, dem Atmen, überhaupt der Spannung und Entspannung, dem natürlichen Auf und Ab in seinem Ausgleich. Musik ist so einerseits ein Spiegel des periodisch-organischen, des kosmischen Rhythmus von Naturzeit. Aber, und das zeigt das dialektische Wesen der Musik, sie ist zugleich auch Widerspruch, Einspruch gegen das ewige Auf und Ab, gegen das Immergleiche, gegen den ungeheuren Gleichmut der Naturzeit, gegen die Vergänglichkeit, vor allem den verschlingenden Aspekt der Zeit. Solche Klage über die Natur, über das Zeitvergehen, den Tod, ist seit jeher eine der mächtigsten musikalischen Impulse gewesen. Im Mythos von Orpheus, der mit der Leier Eurydike im Reich der Schatten sucht, ist dieser Einspruch gegen das allmächtige Zeitgesetz gedacht. Gewiss nimmt die Musik das Pulsieren der Natur, das Prinzip Werden und Vergehen, ganz in sich auf. Immer bleibt sie sozusagen Teil der natürlichen Physis. Aber zugleich ist sie doch auch immer getrieben vom Einspruch gegen den Kronos, der seine Kinder frisst. getrieben vom Verlangen nach Vollendung allen abbrechenden Lebens. Nicht unmittelbare Harmonie mit der Naturzeit reflektiert die Musik, sondern durch ihren Widerspruch hindurch die Utopie einer endlichen Versöhnung. In aller tonalen Musik ist dieser Widerspruch auf dem Plan. Im Gegensatz der beiden Quellen nämlich, aus denen sie stammt und die sie in sich immer neu vereinigt, in dem Impuls des Tanzes und dem Sprachgestus. Das Tänzerische ist rhythmisch-räumlicher Bewegungstyp, das melodisch-deklamatorische dagegen der expressiv-dynamische Typ. Tanz ist Pulsieren, Spannung und Entspannung, Spiel mit der Gravitation und mit Auftrieb, dichter dem Leib verbunden als die nach der Sprachseite hin tendierende Musik, obgleich auch diese vom Atem abhängt, soweit ihn als Quasi-Atem die Instrumentalmusik auch immer dehnen mag. Tanz ist immer organische Schwingung, bleibt näher am Grundschlag. Takt ist ihm wesensgemäß. Alles sprachlich Expressive möchte dagegen den Takt, ja jedes periodische Schema tendenziell gerade negieren, will darüber hinweg, ausbrechen aus dem Auf und Ab. Ist Tanz primär Lust am Hier und erst sekundär in der Ekstase heraustreten aus den Grenzen, so lebt im musikalisch-sprachlichen von vornherein anarchische Sehnsucht nach einem Dort oder, um mit Ernst Bloch zu sprechen, Ruf ins Entbehrte. Beide Pole musikalischer Zeitgestalt, Tanz als regelmäßige Schwingung und nicht etwa als mechanischer Gleichtakt, Sprache als freies Deklamieren, wirken in unserer Musik unlöslich ineinander. Doch ist die Balance zwischen den beiden Kraftfeldern in jedem Stück verschieden und niemals schematisch bestimmbar. Will ein Spieler der Individualität des ganz Besonderen eines Stückes inne werden, so muss er zunächst nach seinem Ort zwischen den beiden Polen fragen. Denkbar wäre zunächst die Vorherrschaft eines Prinzips. Der folgende Bartok'sche Tanz ist vor allem von rhythmischer Schwungkraft geprägt, verlangt aber eigentlich nicht expressive Deklamation. Auf der anderen Seite kann Musik, auch abgesehen vom Sonderfall rezitativ, etwas wie reines Deklamieren sein, ohne eigentlich tänzerischen Einschlag, so etwa in manchen Stücken Leoš Janáčeks. Im Allgemeinen aber gilt für den Interpreten das Gebot, immer auch des Gegenpols zu gedenken. Das heißt, in Tanzstücken das Expressiv-Sprachliche nicht zu vergessen, wie umgekehrt in mehr deklamierender Musik den wie immer auch verborgenen tänzerischen Impuls zu suchen. Spielt man etwa in dem folgenden Schubert-Ländler nur das Schwer-Leicht des Taktes oder der Taktgruppe, so wirkt er ein wenig belanglos. Der Charakter dieses Tanzes, dem zugleich die Sprache eines lyrischen Gedichts eignet, kann erst erscheinen, wenn der Interpret sich von der bloßen metrischen Schwingung löst, über sie hinausdenkt,

sondern mit einem Dreivierteltakt zu tun haben. Das Stück ist nicht so notiert. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sondern folgendermaßen. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wir haben es hier also offenbar unter der so behäbig klingenden deklamatorischen Oberfläche mit einem ganz aus dem Verborgenen wirkenden ländlerartigen Tanzimpuls zu tun. Empfindet man ihn, lässt man ihn wirken, dann verändert sich alles. Das Stück scheint wie aus einem anderen Stoff, von anderem spezifischen Gewicht zu sein. Sogar das Tempo wandelt sich. Am meisten befremdet der unablässige metrische Widerspruch im Mittelteil. Aber gerade so erscheint sein schwereloser, über allem Takt schwebender Gestus. Die Sprache, 2/4, widerstreitet dem Tanzimpuls, 3/4. Erst in der speziellen Balance Sprache-Tanz erscheint auch hier der ganz individuelle Charakter dieses Stückes. Hören Sie hier das ganze Intermezzo aus Opus 116 von Brahms. Hören Sie nun. Nur unter den Gesichtspunkten der beiden Pole von Tanz und Sprache noch einige größere musikalische Zusammenhänge, Klavierstücke Bartoks, Janáčeks und Schuberts. In Bartoks Sonate von 1926 ist der ekstatische Tanz im ersten Satz eine übermächtige Kraft. Das zeigt sogleich ihr Beginn. Ein zweites Thema dieses ersten Satzes, nah verwandt dem ersten, zeigt eine ganz schwache Tendenz zum Deklamatorischen hin. Doch steht dieser erste Satz ganz im Bann des Tanzrhythmus, und damit ist er allen expressiven Rubato-Abweichungen feindlich. In einem zweiten Satz von großartiger Eintönigkeit kommt das Gegenprinzip zur Geltung, quasi psalmodierend entfernt er sich weit von allem Tanzwesen. Das Finale ist wiederum eine ekstatische Tanzmusik, die für sprachliches Rubato nur wenig Raum lässt. Hören Sie hier nun die ganze Sonate von Bartok aus dem Jahre 1926. Es spielt Claude Elfer. Thank you. Das war Bartoks Klaviersonate von 1926. Es spielte Claude Elfer. Nicht die Folklore, so wichtig sie auch für ihn ist, sondern seine reale Sprache ist Ausgangspunkt der Musik Leos Janáčeks. Er entwickelt Melodie und Rhythmus aus der Intonation der Umgangssprache, aus fragmentarischen Sprachformeln, Ausrufen, Inflexionen der lebenden Rede. Er setzt nicht Sprache in Musik, sondern entbindet gewissermaßen die Musik aus der Sprache. Gewiss wirkt auch in dieser Musik die Kraft des Tänzerischen. Aber Janáčeks enge und starke Sprachbeziehung ist ganz einmalig und fand, soweit ich sehe, keine kongeniale Nachfolge. Eine Folge sprechender Augenblicke und vielsagender Pausen ist diese Musik auch dort, wo sie einen tänzerischen Zug aufweist. So könnte sich aus dem Thema des ersten Stücks aus dem Zyklus Im Nebel von 1912 durchaus ein schwebender Tanz entfalten, würde nicht alle taktliche Regelmäßigkeit immer wieder durch jähe sprachliche Einwürfe jählings in Frage gestellt. In der Notation und Spielanweisung des vierten Stückes dieses Zyklus kann man Janáčeks Not, überhaupt eine Fixierung dieser Sprachmusik zu bewerkstelligen, ganz konkret nachvollziehen. Das Stück beginnt mit einer über den ersten Taktstrich hinweg gebundenen Note, synkopisch also. Zugleich aber wird das synkopische Wesen durch eine Fermate wieder aufgehoben. Ein Viertel gleich 160 lesen wir als Metronomisierung. Aber worauf soll sich eigentlich diese Anweisung beziehen, wenn der Beginn eine Fermate ist, auf die dann ein Menomosso und danach wieder ein Piumosso folgt? Nur völlig taktfreies Rubato ist mithin hier angemessen. Musik möchte sich hier am liebsten der fixierten Notation völlig entwinden. Hören Sie nun Nummer 1, Nummer 3 und Nummer 4 aus Leos Janáčeks vier Klavierstücken Im Nebel als einen Fall extremer Sprachnähe. Es spielt Jürgen Ude. Das waren 4 Klavierstücke von Leos Janacek im Nebel, gespielt von Jürgen Ude. Die Balance zwischen den beiden Polen des Tänzerischen und des Expressiv-Sprachlichen herzustellen, ist eine immer wieder anders zu lösende Aufgabe. Ich darf Ihnen nun zum Abschluss der heutigen Sendung den C-Moll-Satz aus Schuberts unvollendeter C-Dur-Sonate präsentieren, in dem beide Prinzipien sehr eigenartig ineinander wirken. Der Beginn ist ein Lied, dem Sprachpol nahestehend, was man auch an den Wort- und Interpunktionspausen und überdies im Verlauf an der Dialogstruktur erkennen kann. Die mehr sprachliche wird dann von einer mehr tänzerisch geprägten Situation abgelöst, über die plötzlich ein katastrophaler Zwischenfall hereinbricht. Das geschieht mehrfach. Und wenn nun das erste erzählende Lied wieder erscheint, dann reproduziert es wie ein sich erinnerndes Ich beides, den Tanz, nämlich in der Begleitung links, und auch den erschreckenden Zwischenfall. Ist dieses Thema wirklich etwas wie ein erzählendes Subjekt, das seine Erfahrungen gemacht hat? Die ganze Tanzepisode mit ihren Unterbrechungen wiederholt sich dann und am Ende steht das Lied wie mit leeren Händen da. Der insistierende, sehr harte Schluss unterstreicht dann die Tragik dieser musikalischen Novelle und artikuliert immer wieder in kahlen Kadenzen ein unüberwindliches »So ist es«, einen Tonfall, den wir so oft bei Schubert hören. Als Abschluss der heutigen Sendung nun der ganze C-Moll-Satz aus Schuberts unvollendeter C-Dur-Sonate, gespielt von Jürgen Ude.